Gott der Nacht, die Sonne zu verhängen. Es soll dein Sternenheer das Abendrot verdrängen. Tritt vor, du Gott der Nacht, halte mir die Augen zu. Befrei mich von den Zwängen, die mir der Tag gebracht. Dein Tuch deckt alles zu, der Tag muss uns verlassen, der letzte Dämmerschein. Er trinkt in tiefen Gassen, im unbewegten Grau. Dachse, Wiesen, Fuchs und Maus erwachen und verlassen nun hungrig ihren Baum. Ein Jäger ruht im am Gürtel hängt die Beute, zu seinen Füßen liegt. Er schlafft die Hundemeute, der Tag war lang und heiß. Am Waldsee vor dem Fels bemühen sich Fischerleute, die Ruder plätschern. Hat sich im Kraut verborgen, wie alles Tagetier, vertagt sie ihre Sorgen, denn vorerst wird es Nacht. Sie weiß es nicht, der Tod hat zwischen heute und morgen schon viele Getränk tut wohl, auch wenn ein tolles Braute, Pan legt die Flöte fort. Alexis, nimm die Laute und sing im Waldesgrund. Zyklopenfaune schweigt und horcht auf das Vertraute Verführungslied der Stund. Arachne, hör nur zu, lass deine Fäden wehen. Dein Herz kann nicht dem Sog der Klänge widerstehen. Nein, lausche seinen Schlag. Vulkan, dein Hammer ruht, auch ich will schlafen.